dich an niemanden, das nichts an dich macht, was du weißt, als der Grundpunkt im Leben vergessen kannst. Der Unkel.